fliegen doch die kleinen Stückchen. Es fliegen doch die doch fliegenden Stückchen. Fliegen und doch das verdutzt. Sie fliegen doch und grunzen wohl auch doch fliegend. Kleine Stückchen fliegen doch durch die... Grunzen sie weise und vernünftig. Frage? Sie fliegen doch nun den Kram. Stückchen kann jedes grunzen. Na wenn schon. Grunzen sie weise und vernünftig. Frage? Sie fliegen doch nun den Kram. Stückchen kann jedes grunzen. Fliegen doch euch kleine Stückchen. Ja, ihr kleine Stückchen. Fliegen doch und lebt euch, junge Stückchen. Doch liebt euch fliegen. Doch vielleicht neu. Ihr kleines Stückchen seid doch fliegen. Und doch fliegen. Stückchen kann jedes Kind. Na wenn schon. Grunzen sie weise. Frage. Sie fliegen doch nur den Kram. Stückchen kann jedes Kind.